Die ausländischen Freunde bewundern den Palast der Wissenschaft und Technologie, der als ein großer Tempel für das Studium des gesamten Volkes herrlich errichtet wurde. Der Leiter der Delegation der Generalunion der Werktätigen Perus, Leopoldo Ordisenti, betonte, die heiße Atmosphäre der wissenschaftlichen Forschung im großen Tempel für das Studium des gesamten Volkes zeuge eindeutig von der Richtigkeit und Lebenskraft der Politik Koreas für die Gewichtlegung auf Wissenschaft, das mit Wissenschaft und Technik als Lokomotive den Aufbau eines gedeihenden Vaterlandes beschleunige. Das Mitglied der Delegation der Jugendgesellschaft Addis Abeba, Äthiopien, Gebre Mariam Tibebu Bekele sprach, bisher habe er nirgendswo solchen prächtigen großen Tempel für das Studium gesehen. Der Palast der Wissenschaft und Technologie, wo zahllose wissenschaftlich-technische Materialien von Grundwissenschaft bis Spitzentechnologie in verschiedenen Formen ausgestellt seien, sei in den Hinsichten auf Umfang und Tiefe auf dem Weltniveau. Das Mitglied der Delegation der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, Jean Casero, hob hervor, der Palast der Wissenschaft und Technologie, der dank der weisen Führung von Genossen Kim Jong-un in kurzer Zeit herrlich errichtet worden sei, sei wirklich hervorragend. In der großen Kim Jong-un-Ära werde das koreanische Volk Kraft der Wissenschaft und Technik in absehbarer Zeit den endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates erringen.